Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Synchronsprecher-Interviews. Weiter geht's diesmal und ich habe einen tollen Gast bei mir und das ist diesmal die Corinna Dorenkamp. Hallo. Hallo. Ihr kennt sie sicherlich oder aus der Anime-Serie Dragon Ball, dort hat sie Son Goku gesprochen, also in der ersten Dragon Ball-Serie. Unter anderem auch in neuen Anime zu hören, wie zum Beispiel Magi als Morgiana. Oder sie hat auch schon Elizabeth Moss gesprochen und natürlich viele andere Rollen. Dann können wir direkt, denke ich mal, mit der ersten Frage starten. Und die ist natürlich auch wie bei allen anderen. Wie bist du dann überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Also ich habe schon als Kind angefangen mit dem Sprechen. Also mit dem Synchronsprechen kam etwas später. Also mein Onkel ist auch Regisseur, Sprecher, Regie, Schauspieler. Und mit ihm habe ich zusammen Hörspielkassetten aufgenommen. Das war Cherry Mary Muffin damals. Und da war ich, glaube ich, 8 Jahre ungefähr. Oder 6, nein, ich glaube 8. Und das ging dann immer so weiter tatsächlich. Also dann hatte eine Bekannte von meiner Mutter irgendwas mit der Synchronbranche zu tun, die dann wusste, dass ich schon mal was gesprochen habe. Und dann, ich glaube, so mit 11, 12 circa kam dann das Synchronsprechen tatsächlich dazu. Und ist auch immer so weitergegangen, hat sich immer so weiter hingezogen über die Schule hinweg und war immer ein schönes Taschengeld so als Kind, als Jugendliche. Wie alt warst du denn da, als du das erste Mal gesprochen hast? Ich war, ja, ich glaube so um die 12 Jahre, glaube ich. Und das war damals eine Serie, eine Realfilmserie, wo, glaube ich, die Plüschtiere sprechen konnten und lebendig geworden sind und die Kinder, denen diese Plüschtiere gehörten, da habe ich, glaube ich, das Mädchen von gesprochen, meine ich, und die sah man aber gar nicht vom Mund her, also man sah die nur bis zu dem Kopf, deswegen war es eigentlich so eine ganz nette Synchronrolle, weil ich damit dann irgendwie erstmal so reinkommen konnte, ohne ständig auf den Mund achten zu müssen. Ja, das waren so das erste Mal synchron, sozusagen synchron. Was fällt dir denn persönlich leicht und was eher nicht? Schwer zu sagen. Also, wenn die Charaktere, die ich spiele, also die spreche, aber vor allem jetzt auch wirklich die Realcharaktere, wenn die einfach ganz, ganz toll sind und eine ganz, ganz tolle Vorlage geben, dann fällt mir das schon manchmal sehr schwer, da das auch wirklich so zu treffen und dass ich dann auch selber zufrieden damit bin und sage, ja doch, jetzt habe ich wirklich da den traurigen, den komischen Charakter rübergebracht. Also das fällt mir manchmal wirklich sehr schwer. Und leicht fällt es mir insofern insgesamt, das alles so aufzunehmen, was gesagt wird, im Sinne von sprech es mal trauriger, sprech es kürzer, sprech es, denk an die Pause, sprech lauter. Also wenn das alles so aufeinander prallt, damit kann ich ganz gut umgehen, wahrscheinlich, weil ich es einfach schon aus Kindheitstagen kenne und damit aufgewachsen bin. Also ich glaube, dass es mir damit tatsächlich einfach einfacher fällt als jemanden, der da echt später eingestiegen ist und da vielleicht mehr drüber nachdenkt sozusagen. Ja. Gibt es denn eine Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder etwas, das du dir überhaupt gar nicht vorstellen kannst? Ich würde super, super gerne mal in einem richtigen Disney-Trickfilm eine tolle Figur sprechen. Das war so was ich schon von früh auf immer gesagt habe, oh, das wäre wirklich mal die perfekte Rolle. So eine richtig schöne, lustige Trickfilmfigur von Disney, in so einem schönen Disney-Film zu sprechen. Sowas. Achso, und ja, was ich mir so gar nicht vorstellen kann, gibt es eigentlich gar nicht groß. Also, wenn es jetzt an sich zu meiner Stimme passt, dann, eigentlich gibt es da nichts. Also Disney dann sowas wie zum Beispiel Rapunzel oder die Eiskönigin oder so? Genau, das wäre super. Sowas fänd ich ganz toll. Also das wäre dann wirklich so meine Oscar-Trophäe. Was ist denn der größte Unterschied für dich zwischen realen Filmen, Serien und eben Anime? Also, was ich eben schon so ein bisschen sagte, real ist halt wirklich schwierig, da so das genau rüberzubringen, was diese reale Person einem vorgibt, weil da sieht man natürlich wirklich jede Mimik, jedes Zucken im Gesicht, jede Bewegung, und das ist bei Trickfilmen oder bei Anime jetzt halt nicht so extrem, da ist es natürlich nicht so ausgeprägt. Deswegen finde ich real tatsächlich einfach oft das schwieriger, das wirklich auch zu treffen, beziehungsweise vor allem reale Personen lassen natürlich auch viel mehr Pausen in im Satz oder mal schneller, mal langsamer und so. Das hat man halt bei Trickfilmen, Anime nicht so. Da ist das natürlich eher so ein Satz, der durchgeht oder vielleicht mal eine Pause dazwischen oder so. Also das ist ist tatsächlich schwieriger, dann so Realfilme oder Realserien zu machen. Was gefällt dir denn am meisten am Synchronsprechen? Was gefällt mir am meisten? Eigentlich so, dass es eigentlich so locker ist. Also weil Ich kann aussehen, wie ich will. Ich kann groß, klein, dick, dünn sein. Ich kann einen schlechten Tag haben, Bad Hair Day. Ich kann einfach so gesehen auch schlecht drauf sein und kann mich einfach dahinsetzen und trotzdem meinen Job machen. Und das finde ich irgendwie so, das ist so entspannt. Also ich kann einfach hinkommen und wenn es dann auch wirklich ein nettes Team ist, dann macht es einfach Spaß und ja, fällt einem dann auch leicht und man hat trotzdem eben auch seine verschiedenen Rollen und kann wirklich alles eigentlich ja sprechen und alles, genau, ja, alles sprechen, was einem natürlich, was man als Schauspieler einfach nicht kann, weil da ist man natürlich auf Rollen festgelegt. Deswegen, das finde ich einfach total spannend. Gibt es denn irgendwie so einen Synchronsprecher, der vielleicht mal dein Vorbild ist oder war oder vielleicht jemanden, den du gerne mal treffen würdest oder so? Ich muss gestehen, ich kenne eigentlich überhaupt keine Synchronsprecher, also auch vom Namen her nicht, also zumindest kaum, ja. Weil ich auch immer eigentlich allein aufgenommen habe. Also ich habe dann irgendwann ja festgestellt, dass in Berlin immer per Ensemble aufgenommen wurde oder viel Ensemble aufgenommen wurde oder eben zu zweit, zu dritt meine ich. Und das wurde halt in Köln gemacht. Und deswegen habe ich da nie was so tatsächlich, was heißt mit am Hut gehabt, also ich habe immer meinen Job gemacht und habe das immer sehr gern gemacht, aber mich jetzt nie tatsächlich für die anderen interessiert. Und ich finde, es gibt ganz viele tolle Stimmen, aber so die Namen oder so ist es wirklich ganz selten, dass ich da mal einen Namen von kenne. Und als ich 2008 nach Berlin gegangen bin dann und da angefangen habe mit Aufnahmen, da sind mir dann das erste Mal überhaupt ein paar Sprecher über den Weg gelaufen, die als Regisseur gearbeitet haben oder Regisseurin. Ja. Und wo ich dann zwar den Namen gehört hatte, aber nichts mit anfangen konnte. Und dann war ich im Studio und hörte dann halt übers Mikro dann eine Anweisung vom Regisseur und dachte, ach guck mal, das ist ja der Frodo von Herr der Ringe. Ach so. Also deswegen, ich habe tatsächlich wirklich gar nichts, ich kenne die einfach alle gar nicht. Und jetzt so nach und nach kenne ich ein paar, aber deswegen kann ich auch jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendwie einen unbedingt mal treffen müsste oder so. Also es ist immer wieder spannend, wenn man dann plötzlich jemanden hört und denkt, ach doch, den kenne ich ja. Genau. Sprichst du denn lieber alleine oder als Ensemble? Oder was sind so die größten Unterschiede? Also dadurch, dass ich es von klein auf immer nur eigentlich alleine vom Mikro stand, beziehungsweise klar, es gab auch immer mal Situationen, wo man mal zu zweit oder so was gesprochen hat, aber normalerweise war ich alleine und deswegen kenne ich das so und bin so mit aufgewachsen auch vor allem und finde es eher seltsam, im Ensemble oder eben zu zweit, zu dritt zu sprechen und finde es auch eher für mich störend, weil ich dann einfach abgelenkt bin, wenn ich da plötzlich jemanden neben mir sprechen höre und dann muss ich starten oder so, das finde ich schon sehr, sehr seltsam und auch anstrengender, weil es einfach auch viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, weil dann hat man selber vielleicht was richtig gesprochen, der andere nicht oder dann hat der andere was gut gemacht und ich habe es versaut und dann geht einfach viel mehr Zeit auch flöten und man sitzt dann da auch, weil der andere dann vielleicht mal drei Takes alleine aufnehmen muss, was auch die Konzentration runtergehen lässt. Deswegen bin ich absolut ein Verfechter von alleine sprechen. Okay. Gab es denn bereits ein oder mehrere besondere Erlebnisse, also sowohl im Positiven als auch im Negativen? Schwierig zu sagen. Also negativ wird es eigentlich nur, wenn es einfach irgendwann wirklich anstrengend wird. Wenn es dann wirklich ein paar Stunden sind und einfach die Konzentration nachlässt, weil man vielleicht auch sowieso müde ist oder so. Und wenn man dann irgendwie einen Take 6-mal machen muss, weil es irgendwie gar nicht hinhaut oder so, dann wird man einfach auch selber ungeduldiger und dann wird es eigentlich nur immer schlimmer. Und so, das ist so das Schwierige, also jetzt auch nicht negativ, aber Schwierige daran. Und so wirklich jetzt ein tolles, positives Erlebnis, nee, jetzt nicht so direkt ist, nee, leider nicht. Wäre vielleicht dann das Rollenangebot für Disney dann ein ganz besonderes, positives Erlebnis. Genau, das wäre definitiv was ganz Besonderes, ja. Das würde ich dann auch sofort wahrscheinlich wieder erzählen dann, ja. Wie siehst du denn den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Also ich finde, es müsste ein bisschen mehr in die Zukunft investiert werden, also in die Sprecherzukunft, was Kinder angeht. Also dass es gibt, glaube ich, wirklich wenige gute Kindersprecher und dann wird es natürlich auch oft, auch die Älteren werden dann halt immer weniger werden, die dann gut sind. Ich meine, klar, du hast immer mal wieder Quereinsteiger, die toll sind, aber also ich finde, es müsste einfach mehr in Kinder investiert werden, weil manchmal hat man dann auch einfach schöne, süße, tolle Kinder da, sei es jetzt Trickfilm oder real, wo man dann aber einfach nicht die tollen, passenden Stimmen dazu findet. Also deswegen finde ich, da müsste mehr getan werden. Was hältst du denn persönlich davon, wenn man statt professionellen Sprechern Prominente vor das Mikrofon holt, um das Marketing für einen bestimmten Film einfach zu erhöhen? Finde ich oft schwierig. Also es gibt natürlich positiv Beispiele wie Anke Engelke, die das, finde ich, sehr, sehr toll macht. Und auf wo man Fall. Auch überhaupt nicht hört, ach, das ist ja Anke Engelke oder so. Also ja. Die macht es wirklich super und die höre ich dann auch total gerne und habe da auch überhaupt nichts gegen. Aber du hast natürlich immer wieder auch dann welche, wo man denkt, um Gottes Willen, das ist ja eine Katastrophe. Also, und da finde ich dann, also da finde ich es schon besser, wenn es dann wirklich professionelle Sprecher sind, die eben, das ist ja auch deren Job oder eben auch mein Job. Und natürlich, klar, werden dann natürlich auch die Jobs weggenommen, wie auch in Disney-Filmen. Das war ja fast immer nur irgendwelche bekannten Sprecher sind und man da einfach als normaler Sprecher kaum reinrutscht. Jüngstes deswegen, Beispiel wäre ja auch Harpe Kerkeling in Disneys Eiskönigin, ne? Ja, mein gut, der hat ja auch schon genau diesen Panda ja auch schon gesprochen und so, ne? Also ich finde, der geht auch noch, den kann man sich auch noch ganz gut anhören. Aber es gibt halt wirklich auch immer wieder Negativbeispiele und auch gar nicht jetzt unbedingt in der Synchronbranche, sondern auch im Hörbuch oder so. Also da hat man auch teilweise wirklich Stimmen, nee, das geht dann irgendwie gar nicht. Also wie gesagt, wenn es gut ist, habe ich da nichts dagegen, dann ist das toll. Aber oftmals ist es einfach so schlecht, dass ich denke, nee, also da nehmt ihr uns wirklich die Jobs weg. Ja. Was hältst du denn dann von Aussagen wie, die Synchronisation ist sowieso schlecht oder der Originalton ist immer besser? Kann man das überhaupt vergleichen? Ja, ich finde, oftmals hat man, also ich muss anders anfangen, ich bin kein Original-Ton-Gucker sozusagen, also ich gucke eigentlich immer die synchronisierten Sachen, deswegen habe ich jetzt auch gar nicht so viel Erfahrung, aber ich finde, oftmals ist es durch die Synchronstimme tatsächlich noch mal besser, also das bringt dann wirklich noch mal den Kick und wenn man es dann tatsächlich mal auch das Original sich mal angehört hat, also ich finde, die Synchronstimmen müssen schon auch am Original dranbleiben. Wenn das so eine völlig andere Stimme ist, dann finde ich es auch schwierig. Also dann ist es natürlich auch schwierig, das tatsächlich zu vergleichen zu können. Und die Synchronarbeit an sich ist klar, ist auch mal sprecherabhängig. Es gibt mit Sicherheit auch irgendwie nicht so dolle Sprecher. Aber oftmals ist es tatsächlich, sind es auch die Verantwortlichen, die dann die Stimme aussuchen. Wo ich manchmal denke, meine Güte, also da habt ihr wirklich völlig daneben gegriffen. Also, dass man da auch wirklich den Sprechern oft gar keinen Vorwurf machen kann. Die machen dann ihren Job, aber wenn es nicht passt, dann sind sie so gesehen jetzt dann auch nicht schuld. Also, aber es gibt natürlich auch klar Sprecher, wo man sagen kann, naja, gut, hätte man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt nehmen müssen. Hast du dich denn schon mal fehlbesetzt gefühlt? Ja, also wenn ich hin und wieder mal dann doch jemanden spreche, der einfach viel zu alt ist. Also oft, also ich werde eigentlich fast immer für Jüngere besetzt. Ich werde jetzt 33 und also ich glaube, 33-Jährige habe ich dann doch selten mal gesprochen, wobei es immer mehr wird, also oder mehr geworden ist auch schon, dass ich in mein Alter spreche, aber eigentlich bin ich immer für Jüngere besetzt worden und ich musste mich auch wirklich dran gewöhnen, dann auch erstmal Ältere zu sprechen und ich finde es immer noch oft, dass ich dann denke, nee, also die Dame sieht jetzt wirklich älter aus, das hat man natürlich auch mehr im Real als jetzt in Anime-Filmen, aber wenn die wirklich älter aussehen, als ich denke, das passt, dann finde ich mich schon versetzt, ja. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du denn dann vorher auch mal in dieses jeweilige Werk rein? Nee, normalerweise weiß ich vorher gar nicht, was auf mich zukommt. Also ich kriege eigentlich immer erst dann vom Regisseur die Charakteranweisungen sozusagen, dass ich kurz weiß, wer ich bin, was ich mache in dieser Serie, in dem Film. Kriege auch meistens mal ein paar Szenen gezeigt, dass ich einfach mal schon mal sehe, wie ich aussehe. Und ich lese mir auch eigentlich immer die Inhaltsangaben dann vom Film oder von der Serie oder sowas, was man eigentlich immer vorher vorne im Buch hat. Das lese ich mir dann mal durch, wenn ich da bin. Aber normalerweise weiß ich gar nicht, was auf mich zukommt. Also das ist ja eigentlich ganz selten, dass ich da mal was zugeschickt kriege, wenn es einfach den Kunden wichtig ist oder so, aber normalerweise nicht nehmen. Wie läuft die Arbeit denn genau ab? Also wie ist so die Atmosphäre im Studio? Auch meistens eigentlich relativ locker. Also selbst jetzt auch bei Regisseuren oder Cuttern oder Tontechnikern, die ich jetzt gar nicht kenne oder so, ist es meistens eigentlich relativ locker und man fühlt sich eigentlich immer wohl und ich meine, klar, mit welchen, die man natürlich auch schon oder die ich jetzt auch gerade aus Kindheitstagen kenne, ist es einfach natürlich nochmal was ganz anderes. Da teilt man auch irgendwie ganz andere Erinnerungen. Aber normalerweise ist es eigentlich immer relativ locker und auch so locker, wie man sich ja auch selber dann gibt oder wie man es selber macht. Ich fühle mich eigentlich normalerweise immer wohl. Klar, man hat auch immer mal einen Regisseur oder so, wo man denkt, naja, ist jetzt nicht so ganz mein Fall und dann macht man seinen Job und dann ist gut. Aber normalerweise ist es wirklich immer eigentlich alles recht locker, ja. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Nee, noch gar nicht. Also lustigerweise ist es ganz oft so, dass Tontechniker meine Stimme erkennen und sagen, ach, ich habe dich da und da gehört, das warst du ja wieder oder so. Die haben da wirklich ein ganz anderes Gehör für. Aber die kennen mich eben jetzt auch so natürlich von der Stimme her und es ist jetzt noch nicht, also beim Bäcker oder so bin ich jetzt noch nicht angesprochen worden. Es ist auch so, dass meine Familie mich auch überhaupt nicht erkennt. Also selbst wenn ich da, wenn die sich was angucken oder sowas, dann kriegen sie das nicht mit, wenn sie tatsächlich nicht wissen. Letztens sprach mich jemand an und sagte, oh, ich bin schon in der zweiten Staffel, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war Mad Men, und habe jetzt erst, oder in der dritten Staffel, und habe jetzt erst festgestellt, dass du die Peggy sprichst. Also das ist normalerweise wirklich, werde ich überhaupt nicht erkannt, wie gesagt, nicht mal von der eigenen Familie. Ja, aber es ist ja auch ein Unterschied, wenn man ganz normal spricht und wenn man eben die Charge spricht, ne? Ja, völlig. Also das stimmt, das ist es auch, ne? Das, genau, und wenn dann jemand sich mal was anhört von mir, dann sagen die auch, ne, du hörst dich da völlig anders an, du sprichst ganz anders. Also genau, man switcht so richtig um. Mhm. Hast du denn durch deine Arbeit als Sprecherin schon den einen oder anderen tollen Film oder eine Serie entdeckt? Also so als kleinen Geheimtipp? Also ich meine, klar, sowas wie jetzt zum Beispiel Mad Men oder Fringe oder so, schwierig. Schwierig also zu sagen. Meistens kriege ich ja gar nicht so wirklich viel von der Serie mit, sondern nur meine kurzen Texte oder so, dass ich dann auch gar nicht wirklich einen Überblick habe, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Also was heißt gut finde? Also ne, ob ich denke, okay, das könnte jetzt meine Serie sein oder nicht. Ja. Aber Fringe zum Beispiel war ja eine Misery-Serie und ich glaube, das hätte ich mir sowieso irgendwie angeguckt, wenn ich gesehen hätte, ach, das kommt jetzt im Fernsehen, das ist was Neues. Ja. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass ich was wirklich mal speziell entdeckt habe oder so. Nee. Okay. Die Anforderungen an eure Arbeit sind ja immer sehr hoch. Gibt es denn vielleicht Rollenangebote, bei denen du mal nervös bist, dem gerecht zu werden, also auch dem Original? Also eigentlich immer, wenn eigentlich nur bei Realfilmen, bei Realserien, obwohl nee, eigentlich auch bei Trickfilmen und Anime, eigentlich einfach, wenn es immer... Wenn man die Figur sieht und einfach und richtig auch lachen kann oder so und das einfach toll ist, wie die das spielen und wie die so einer Figur Leben einhauchen. Und wenn ich dann denke, um Gottes Willen, das kriege ich bestimmt mit meiner Synchronisation überhaupt nicht hin. Es gibt zum Beispiel die Serie Nurse Jackie, da spiele ich eine Schwesternspielerin und Zoe, die spielt einfach toll. Merritt Weaver heißt die und die spielt einfach super. Die spielt so richtig aus dem Bauch heraus und da habe ich jedes Mal das Gefühl, dass ich die überhaupt nicht irgendwie einfangen kann und das so toll rüberbringen kann, wie sie das macht. Also das sind eigentlich so diese Schwierigkeiten dabei, dass ich manchmal einfach denke, oh Gott, ich kann der überhaupt nicht gerecht werden, der Figur. Wie ist das denn eigentlich, wenn man sich was anschaut, bei dem man selbst mitgesprochen hat? Kann man dann die eigene Stimme ausblenden? Also mittlerweile ist es besser. Ich glaube, es ist so dieses, so früher als Kind fand ich das total seltsam. Und ich glaube auch jetzt, wenn ich jetzt damit anfangen würde, finde ich das jetzt, glaube ich, auch ganz fürchterlich. Aber mittlerweile habe ich mich wirklich dran gewöhnt und weiß, wie meine Stimme klingt. Und höre jetzt dann wirklich nicht auf jede Endung, wie ich sie gemacht habe oder so, sondern kann, wenn ich jetzt wirklich jetzt mir eine Serie angucke, um der Serie willen, kann ich das schon ausblenden. Und doch, das geht eigentlich ganz gut. Das geht ganz gut. oftmals ist es aber so, dass man als Sprecherin oder Sprecher eben wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also zum Beispiel im Abspann zu einem Film sind halt nur die Schauspieler und das Filmteam aufgelistet. Macht dich das traurig oder enttäuscht dich das? Komischerweise eigentlich nicht so. Also es ist eher so, dass wenn ich dann mal meinen Namen irgendwo entdecke oder weiß, dass er im Abspann ist oder so, dann freue ich mich da total drüber. Also es ist eher so andersrum. Wenn es mal so ist, dann freue ich mich. Wenn es nicht so ist, dann also finde ich, glaube ich, nicht so schlimm, weil jemand, der sich wirklich dafür interessiert, wer hat denn die jetzt gesprochen oder das war ja toll oder so, der würde mich ja dann im Internet finden oder der würde dann ja finden, wer es war. Deswegen, habe ich da eher, ist das eher andersrum gesagt. Im Anime Magi, The Labyrinth of Magic, sprichst du ja die Morgiana. Übrigens einer meiner Lieblingscharaktere und ich finde, du machst das großartig. Wie stehst du denn zur Serie bzw. zur Figur? Dankeschön. es ist mal eine völlig andere, also das heißt völlig andere, aber die ist ja schon eigentlich eher eine ruhige und eine gelassene, wenn sie jetzt nicht in Kampflaune gerät. Daher fände ich das irgendwie mal ganz spannend, mal so einen ganz anderen Anime-Charakter zu sprechen, die eigentlich normalerweise immer irgendwie völlig drüber sind und das bei ihr einfach selten vorkommt. Die Serie an sich, muss ich auch wieder sagen, kann ich jetzt gar nichts groß zu sagen, weil ich einfach nur meine kurzen Takes oder meine Takes dann kenne und gar nicht weiß jetzt, was, wie, wo, wer. Deswegen, kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen zur Serie. Also da wirst du auf jeden Fall noch Arbeit bekommen. Die zweite Staffel wurde schon lizenziert und steht auch in den Startlöchern, also wahrscheinlich wirst du da bald als Morgiana zurückkehren. Wie schön. Freue mich drauf. Ja? Das war auch einer der ersten Jobs, den ich direkt nach der Geburt von meiner zweiten Tochter direkt wieder machen musste. Ja. Also da musste ich auch relativ flott wieder ran. Und ich wurde, glaube ich, einen Tag vor der Geburt angerufen, ja, wir müssen wieder aufnehmen. Und ich vergessen hat, dass ich hochschwanger war. Und Ja, deswegen muss ich da ganz schnell dann nach der Geburt auch schon wieder ran. Da macht doch bestimmt Spaß, so diese Kampfszenen und so zu machen, dann als Morgiana. Ja, doch, ist, Ist ja. ist lustig. Also so seit Dragon Ball ist das, ja, bin ich da geübt drin. Ist ja so eine richtige Kämpfernatur, das so ruhig anfängt. Also der Charakter fängt ja sehr, sehr ruhig an als Sklavin und dann später blüht die ja so richtig auf. Also Ja, das genau. fand ich halt auch so eine schöne Entwicklung. Wie gesagt, im Vergleich zum Original finde ich, ist die Ja. Synchronisation wirklich tippitoppi. Also die ist wirklich sehr gut gelungen, finde ich. Sehr schön, das freut mich, danke. In der Serie als auch im Film zu Blue Exorcist sprichst du Isomu Kamiki. Wie hat dir die Serie gefallen, beziehungsweise hast du dich darauf gefreut, dann im Film als dein Charakter zurückzukehren? Ach klar, ich freue mich eigentlich immer, wenn es dann wieder weitergeht, ob jetzt als Serie oder als Film oder so, freue ich mich einfach immer natürlich. Ist immer schön, wieder jemand zu sprechen, den man einfach noch kennt oder noch im Kopf hat. Die Serie, muss ich auch wieder gestehen, ich kenne sie eigentlich nicht wirklich. Und aber ich glaube, die Rolle war einfach auch wieder so eine, wo man sich so richtig ausspielen konnte, austoben konnte. Und das finde ich halt auch immer das Tolle am Anime, dass die einfach so drüber oft mal sind, Ja. dass man einfach total Spaß hat und sich wirklich auch totlacht im Studio mit den anderen zusammen. Ja. Und ich glaube, das war bei der Izumo ja auch wirklich viel. Genau. In Dragon Ball hast du ja Son Goku gesprochen, deine erste Hauptrolle, meine ich sogar. War dir zu diesem Zeitpunkt eigentlich der Hype um die Serie bereits bewusst? Beziehungsweise wie ist es, einen Jungen zu sprechen? Zum ungefähr ja gleichen Zeitpunkt kam ja auch Sailor Moon raus und das war jetzt auch nichts, was ich geguckt habe, aber das war mir tatsächlich einfach mehr im Kopf oder das kannte ich einfach mehr als Dragon Ball. Ja. Und ich habe auch, glaube ich, erst im Nachhinein einfach festgestellt, was Dragon Ball ist, beziehungsweise eben, was das für eine Fangemeinde hat und wie bekannt das eigentlich auch ist. Also das habe ich einfach nicht so mitgekriegt. Das war tatsächlich einfach dieses Sailor Moon, was bekannter war. Ja. Und ich überlege auch schon, ich habe letztens schon überlegt, ob ich vorher schon auch Jungs gesprochen habe oder ob er jetzt wirklich meine erste Jungenrolle war. Und danach habe ich auch ständig Jungs gesprochen. Also es hat wirklich lange gedauert, bis ich dann keine Jungs mehr gesprochen habe. Und es war auch tatsächlich, glaube ich, wirklich meine erste größere Hauptrolle in der Serie, ja. Und es war wirklich eben auch zu meiner Abi-Zeit, wo dann, glaube ich, der zweite große Block kam, wo ich dann wirklich auch nachts bis 2 dann da gesessen und aufgenommen habe. Und am nächsten Tag dann in die Schule musste und eine Abi-Klausur geschrieben habe, also oder eben auch viel lernen musste und so. Also es war schon echt eine harte Zeit, aber es war auch toll. Also da war, ja, weil es sowas ganz Neues irgendwie mal war, so eine völlig andere Genau, Zeit war das zu irgendwie. der Zeit fing das ja auch wirklich an, damit, dass man Animes nach Deutschland geholt hat. Genau, und genau, deswegen, vorher war mir das auch gar nicht so geläufig, dieser Begriff Anime. Also Ja. das kam wirklich damit auf und danach habe ich auch immer mehr dann, genau, immer mehr Animes natürlich gesprochen, weil ja plötzlich dann wirklich hier der Markt überschwemmt wurde. Und da habe ich auch wirklich viel, viel, viel, viel erstmal Jungs nur gesprochen. Ja. Ja, wenn man das als Ja. Son Goku so gut macht, dann wird man wahrscheinlich auch öfter besetzt. Das war ja. Ja, irgendwann kam dann Samurai Champloo, irgendwo ich auch Ja. eine größere Rolle hatte. Und das war, glaube ich, so die erste große Mädchenrolle, die ich damals dann hatte. Also war dir die große Fangemeinde und so zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht so wirklich bewusst? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe das genau, das habe ich erst später tatsächlich festgestellt und auch irgendwann auch nochmal viel, viel später dann, wie gesagt, mit Samurai Champloo, dass dann der Regisseur damals, der das mit mir aufgenommen hat, der hat viel auch im Internet sich dann Kritiken angeguckt und eben auch Blogs gelesen und sowas. Und das war mir auch eigentlich bis dahin gar nicht so bewusst, dass das so ein ja eben auch im Internet so ein riesen Fangemeinde ist oder eine riesen Gemeinde ist, die da viel drüber schreibt und Kritiken reinstellt und sowas, das habe ich irgendwie alles auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Nee. Wird man da denn gut eingewiesen, wenn man damit jetzt so, also man kriegt ja sicherlich dann einiges vorher an Hintergrund so zu hören. Wird man da gut vorbereitet auf diese Rollen? Nee, eigentlich gar nicht groß. Also, Auch jetzt ist es, nee, nee, überhaupt nicht. Also, das ist so eigentlich immer nur dieses kurz mal ein bisschen Charakterbeschreibung und man kann sich das mal kurz angucken oder so, aber Ja. jetzt wirklich mehr wird darüber nicht erzählt. Nee. Du hast ja schon gesagt, du hast dann ab einem bestimmten Zeitpunkt in sehr vielen Anime-Produktionen mitgewirkt. Gefällt dir denn das Genre und hast du vielleicht sogar ein privates Interesse daran? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetzen würde und tatsächlich sagen würde, so, ich schaue mir jetzt Anime-Serien oder Anime-Filme an. Aber ich habe letztens noch drüber nachgedacht. Ich meine, Heidi ist ja zum Beispiel auch schon ne, eigentlich fast ein Anime, nur eben aus alter Zeit. Richtig. So, man kommt ja, oder man kam ja eigentlich gar nicht drum rum. Es gäbe ja jetzt nicht nur irgendwie mit normalen Disney-Trickfilme oder sowas. Von daher, klar, so diese ganzen alten Sachen oder sowas, das habe ich natürlich immer geguckt, gucke ich auch immer noch gerne. Ja. Aber jetzt zum Beispiel eben Blue Exorcist oder Magi, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, so, ich setze mich jetzt hin und schaue es mir an. Also deswegen so ein richtig, richtiges privates Interesse gibt es leider nicht, muss ich gestehen. Bereits des Öfteren hast du Elizabeth Moss gesprochen, also so auch in Mad Men. Woran mag das liegen, dass zum Beispiel in Top of the Lake oder anderen Serien oder Filmen jemand anders sie gesprochen hat? Also ich würde sagen, es ist tatsächlich die Aufgabe von den Aufnahmeleitern, die eine neue Serie oder einen neuen Film oder so auf den Tisch kriegen und sehen, wer da mitspricht, dass die meisten einfach nicht nachschauen, okay, wurde diese Person schon von irgendjemandem gesprochen. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Ding, dass das fast nie gemacht wird. Oder ne, wenn dann derjenige nicht zufällig weiß, ach guck mal, die hat doch da und da mitgespielt, dann gucken wir doch mal, wer das gesprochen hat. Dann ist das ganz oft gewesen, dass ich dachte, nee, es wurde einfach überhaupt nicht recherchiert, ob die schon mal gesprochen wurde, weil ja, mir halt unbekannt, also dann brauche ich auch nicht gucken, ob die schon mal gesprochen wurde. Ja. Und das finde ich auch sehr schade, weil es natürlich, man kennt es auch selber, man schaut sich irgendwie eine Serie an und hat dann bei der nächsten Serie eine völlig andere Stimme für eigentlich einen, den man so richtig schon im Kopf hat. Genau. Deswegen finde ich es sehr schade und ich finde, das müsste mehr gemacht werden. Es kann allerdings auch sein, dass es jetzt bei Elizabeth Moss zum Beispiel deswegen so war, weil sie gesagt haben, ich wohne nicht mehr in Berlin oder ich wohne eben nicht in Berlin, sondern in Nähe Köln und dass es denen vielleicht einfach zu aufwendig war oder beziehungsweise sie gesagt haben, nö, wenn wir die jetzt haben wollen, dann müssten wir da jetzt zu bezahlen oder Food bezahlen und Hotel bezahlen und so, dass denen das einfach zu teuer war. Also ne, das kann durchaus natürlich auch sein und finde ich natürlich sehr schade und ich habe dann auch irgendwann gesehen, dass es dann diese Serie gab und war auch wirklich traurig drüber, weil ich die Elizabeth Moss auch toll finde. Ja. Aber ja, liegt irgendwie nicht so in meiner Hand leider. Nee, natürlich nicht, aber das ist natürlich schon schade, wenn man dann auf einmal eine andere Stimme bei einem Schauspieler hat. Vor allem, wenn man dann halt die Stimme halt so nur kennt und dann auf einmal, dann muss man sich erstmal wieder reinfinden. Genau. Ja. Ist immer ein bisschen schade. Genau, ne, man hat dann wirklich einfach schon diese Stimme im Kopf und das finde ich ganz fürchterlich. Also ich nehme an, dass wirklich dann die Aufnahmeleiter, die dann diejenigen bekommen, den einfach noch nie oder die eben einfach noch nie gesehen haben und dass dann sich halt überhaupt nicht die Zeit nehmen, das zu recherchieren, ja. In der Serie Orphan Black, die mir zumindest schon von ganz vielen als Geheimtipp empfohlen wurde, gesehen habe ich sie leider noch nicht, sprichst du die Hauptrolle. Wie sind denn deine Eindrücke? Wahnsinn, also weil, ich spreche ja die Hauptrolle und es geht ja um Klone. Und von meiner Rolle, also gibt es eben, ich weiß gar nicht, mittlerweile 7, 8 andere Rollen, also andere Klone. Und die spreche ich eben auch alle. Und das war eine Wahnsinnsherausforderung. Das war zum Beispiel eine der wenigen Serien, die ich mir vorher tatsächlich auch angeguckt habe. Ich habe mir die ersten Folgen auf Englisch angeguckt, weil ich natürlich einfach wissen musste, was gibt es da für verschiedene Charaktere. Also nicht, nur, dass ich einfach weiß, okay, den kann ich so anlegen, die kann ich so anlegen, die kann ich so anlegen oder muss ich so anlegen. Was natürlich auch klar, der Regisseur vor allem einem dann sagt, wie er es haben möchte. Aber da brauchte ich erstmal einen Überblick und das war eine Wahnsinnsherausforderung oder ist eine Wahnsinnsherausforderung. Jetzt Mitte Mai nehmen wir die zweite Staffel auf und das ist toll. Das ist einfach mal was völlig anderes, in einer Staffel sich dann 3, 4 Seiten lang miteinander zu unterhalten. Also ich mit mir selber. Ja. Das ist super. Also das ist wirklich, habe ich mich auch total gefreut, dass ich diese Rolle gekriegt habe und mal was völlig anderes. Also das wird auch, glaube ich, so ein Meilenstein irgendwie in meiner Arbeit sein. Und ich bin auch gespannt. Das ist auch eine Serie, die ich mir, glaube ich, angucken werde, weil die wirklich, sie wirkte sehr interessant, das, was ich jetzt alles so da gesehen habe. Und bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ab Mai ist die, glaube ich, auf ZDF Neo oder so, wird die gezeigt. Die erste Staffel jetzt oder die zweite? Genau, nee, ich glaube, ab 2. Mai oder so wird die erste Staffel gezeigt auf ZDF Neo. Müsste zeitgleich, meine ich, auch sogar auf Blu-ray und DVD rauskommen. Ach ja, das kann sein. Mittlerweile ist das ja oft so, ne, dass das genau zeitgleich rauskommt. Genau. Ja, wie Mad Men, das kann ja auch keiner und hat man eigentlich immer nur auf die DVD irgendwo stehen sehen. Ja, weil das ist ja auch schade, weil solche, sag ich mal, so anspruchsvolle und wirklich gute Serien, die kriegen dann ja auch meistens nicht die große Quote. Das ist ja leider so, ne? Ja, genau. Das ist so. Ne? Da traut sich dann auch einfach kein großer Sender ran und dann, werden die einfach nur auf DVD. Und wenn sie dann sehen, die kamen super an, dann können wir es ja vielleicht doch nochmal irgendwo zeigen oder so. Ja. Aber also ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt auch schon von ein paar gehört, genau, dass Orphan Black ein Geheimtipp ist und bin mal gespannt, ob das irgendwie ein bisschen vielleicht dann doch mal gepusht wird oder so. Ich glaube, in Amerika oder beziehungsweise ist, glaube ich, eine kanadische Serie, ist sie, glaube ich, auch echt super angekommen. Und die, die Schauspielerin ist auch wirklich, wirklich toll. Also das ist auch so eine, wo ich immer so zwischendurch dachte, oh Gott, hoffentlich kann ich nicht überhaupt gerecht werden, wie toll die verschiedenen Rollen spielt. Ja, ich werde die Serie auf jeden Fall besprechen, wenn die rauskommt. Dann werde ich mal schauen, ob ich die ein bisschen empfehlen kann oder eben nicht. Ja. je nachdem. Genau. Du sagst auch, nee, lieber doch nicht. Genau, also kommt drauf an. Genau. Also die Erwartungen sind auf jeden Fall hoch, weil das ist nämlich wirklich mal was wirklich Interessantes, was Außergewöhnliches so. Genau. Ja. Also du hast eine 4 Jahre lange Ausbildung zur Film- und Theaterschauspielerin gemacht. Inwieweit hilft dir diese bei deiner Arbeit, beziehungsweise wie würdest du deine Erfahrung beschreiben halt vorher und nachher? Also ja, da ich es einfach schon als Kind angefangen habe mit dem Sprechen von Film und Hörspielen und sowas, hat mir die Ausbildung tatsächlich eigentlich gar nicht so wirklich geholfen. Nee, also da ist wirklich langjährige Erfahrung mein Lehrer gewesen. Und wir hatten zwar auch in der Ausbildung tatsächlich dann auch Synchronseminare, aber mir hat es jetzt wirklich nicht weitergeholfen und auch jetzt so zur Schauspielerin in dem Sinne nicht wirklich weitergeholfen. Also ich hatte, da gab es natürlich auch Sprechunterricht und so, und da hatte ich auch eher Probleme tatsächlich, dann andere nicht mit meiner typischen Sprecherstimme dann irgendwas zu sprechen oder so. Deswegen würde ich sagen, mir hat es jetzt tatsächlich nicht weitergeholfen. Okay. Nee. Und es ging auch immer wieder weiter mit dem Synchronsprechen währenddessen und auch danach. Und es lief auch so gut, dass ich dann auch irgendwie gar nicht mich irgendwie in Richtung Schauspiel oder so beworben habe oder mich da irgendwie weiter versucht habe reinzukommen, weil ich mir gedacht habe, nee, ich mache jetzt erstmal meinen Synchron weiter, das läuft, das ist toll, das macht mir Spaß und ich kann immer noch mal irgendwann dann gucken, ob ich dann doch vielleicht mal in Richtung Schauspiel gehe. Wie war das denn zum Beispiel bei Dragon Ball, wo man dann auf einmal die Hörspiele umgesetzt hat? Das war ja auch sowas, was glaube ich, es gab nur also in Deutschland immer schade. Hörspiele. Also man denkt dann, ja, bitte? Also ich glaube, diese Hörspiele von Dragon Ball gab es auch nur in Deutschland, meine ich sogar tatsächlich. Also die Hörspiele habe ich an sich jetzt auch, das wurde alles du meinst jetzt von den Dragon Ball Hörspielen? Genau, gab es da nicht so eine Erzählerstimme dann auch so, damit man auf dem Schirm hat, was passiert? Genau, also bei den Hörspielen, das wurde eigentlich alles aus der Serie genommen. Ja. Und ich musste dann aber nach Hamburg, um dann diese, den Erzähler zwischendurch zu geben, genau. Als Son Goku. Und da war es zum Beispiel auch so, da war, ich weiß nicht, hinsetzen und was über Anime erzählen. Und das war auch dann das erste Mal, dass ich auch tatsächlich mitgekriegt habe, dass es einen Unterschied zwischen Manga und Anime gibt. Also, weil ich das dann als Text dann auch lernen sollte und dann wie so ein kleines Interview dann auch was drüber erzählen sollte. Also, genau, das habe ich damals in Hamburg aufgenommen. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Nach dem Abi habe ich erstmal gedacht, ich muss vielleicht dann doch irgendwie mal was in einer seriösen Berufsrichtung machen und habe auch angefangen zu studieren, Sonderpädagogik mit Gehörlosenpädagogik und war auch in der Sporthochschule hier in Köln als Fach. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Also dadurch, dass ich das auch schon so lange mache, das Sprechen, war das immer irgendwie so meins. Und ja, zwischendurch denke ich mir natürlich immer mal wieder, ach, willst du doch auch mal Seriöses machen? Aber ich glaube, ich könnte das gar nicht lange. Also wirklich jetzt morgens dann irgendwie zur Arbeit zu gehen und mittags wiederzukommen oder nachmittags oder wann oder abends. Ich glaube, das würde dann auch, also zwischendurch denke ich mir auch, ja, ist ja schön, aber ich glaube, ich würde es nicht wirklich durchhalten. Von daher habe ich da wirklich meinen Traumberuf gefunden und möchte gar nichts anderes machen. Das ist schön. Natürlich. Wenn der Beruf Spaß macht, dann ist das doch super. Was machst du denn neben dem Beruf am liebsten? Also zurzeit natürlich meine Kinder. Meine 2 Töchter, die ich habe, die nehmen natürlich eigentlich so meine volle Zeit in Anspruch. Ja. Ansonsten bin ich auch jemand, der wahnsinnig gerne liest und wo ich natürlich im Moment überhaupt nicht zukomme. Ich schaue auch an sich natürlich schon sehr gerne Serien und würde auch gerne mal wieder mehr ins Kino gehen. Also ich glaube, das kommt dann alles wieder, wenn meine Kinder dann größer sind. Also das ist eigentlich im Moment so der Hauptteil. Entweder sind es meine Kinder oder ich arbeite. Und dann hören die Mama im Kino dann? Ja, genau. Irgendwann dann später mal. Genau. In irgendwelchen Trickfilm-Anime-Serien oder so. Vielleicht so als erstes Mal, genau. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, mal Synchronsprecher oder Sprecherin zu werden? Also ich werde ja auch hin und wieder einfach mal gefragt, ne? Was meinst du, wie komme ich da hin, was kann ich machen? Ich glaube, ohne Schauspielausbildung ist es mittlerweile wirklich, wirklich schwierig, da quer einzusteigen. Wenn man da nicht schon irgendwie Erfahrungen mit kleineren Sachen hat oder wirklich was vorweisen kann oder so, ist es, glaube ich, für die meisten Firmen einfach Zeit ist Geld und die setzen sich einfach keinen vor das Mikro, der es nicht kann. Also ja. Ne, deswegen muss ich tatsächlich leider immer sagen, ohne Schauspielausbildung kommt man da wirklich kaum rein, beziehungsweise wird auch kaum einfach überhaupt erstmal angehört. weil die Leute sagen, nee, braucht man nicht. Aber wenn man es wirklich machen möchte, dann ist es eigentlich immer gut, glaube ich, sich auch dann bei kleineren Firmen vielleicht zu bewerben oder sowas, die auch froh sind vielleicht um Leute, die wissen, sie kriegen jetzt nicht die Supersprecher einfach vors Mikro, einfach auch geltlich, dass man da einfach ein bisschen Erfahrung sammelt. Und ich habe auch Bekannte, die tatsächlich erstmal Pornos synchronisiert haben, was natürlich sowas etwas völlig anderes ist, aber sie haben einfach, die kriegen einfach eine Sicherheit vor dem Mikro und wissen, wie es geht und sind dann einfach auch nicht mehr so nervös, wenn es mal andere Jobs gibt. Es gibt wahrscheinlich immer irgendwie einen Weg, wenn man es möchte. Die werden dann wahrscheinlich auch nicht aufwendig synchronisiert, so, und da kann da ja jeder vors Mikro, ne? Ja, genau, das ist dann auch genau erstmal nicht so ganz so schwierig und genau, man kann sich so ein bisschen da austoben. Gibt es denn zum Abschluss vielleicht noch was, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Ich würde eigentlich sagen, habt einfach Spaß an dem, was ihr euch anhört und versucht es nicht zu sehr kopflastig zu gucken, sondern lasst euch einfach berieseln und wenn es schlecht ist, einfach wegschalten. Einfach mal wieder abschalten, wie der Löwenzahn da schon gesagt hat, ne? Ja, genau. Peter, genau. Lustig. Ja, super. Dann wären wir sogar schon am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Waren ein paar Fragen, vielleicht ein paar interessante Fragen dabei. Ja, und ich hoffe natürlich, euch hat das Zuhören auch Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich immer über positive Bewertungen und ein paar Kommentare. Ihr könnt natürlich gerne wie immer mitdiskutieren und wir hören uns